Vom 18. bis zum 21. Juli brachten die Nachrichtenagenturen und Internet-Homepages von Russland, Japan, Deutschland und der Demokratischen Republik Kongo in vollem Wortlaut oder in Auszügen die Antwort des Sprechers des Außenministeriums der DFRK auf die Frage eines Journalisten der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur im Zusammenhang damit, dass vor kurzem im asiatisch-europäischen Gipfeltreffen eine Erklärung des Vorsitzenden gegen die DFRK veröffentlicht wurde.